Ja, vielen Dank. Ich begrüße auch alle und freue mich, dass ich hier in Weimar bin, auch tatsächlich in Weimar bin, nicht nur online, und grüße aber gleichzeitig auch alle, die jetzt online über Internet und dieses Programm zugeschaltet sind. In diesen Zeiten der Pandemie ist es schön, dass wir dieses Hybridformat, wie man so neudeutsch sagt, machen können. Und zum Thema Punk werde ich also jetzt sprechen, mit der Hauptüberschrift Abschaum. Das will ich gleich verraten, das ist aber eigentlich nur so eine Nebenbei-Anekdote, die weiter keine Rolle spielt. Der Titel Abschaum kommt von einer Punkband, die es 1981, 82 in dem Dreh gab, nämlich eine kleine Schulpunkband, an der ich beteiligt war mit noch zwei anderen Leuten zusammen in Hamburg. Und ich bin irgendwie bei diesem Wort Abschaum geblieben, weil ich dachte, dass von diesen vielen tausend Punkbands, die es gegeben hat im deutschsprachigen Raum, für ein paar Wochen oder ein paar Aufnahmen oder ein paar Proberaumtermine, wahrscheinlich jede zweite Abschaum geheißen hat. Und wenn ich jetzt mal versuche, das zu rekonstruieren, zum Beispiel bei Discogs oder ähnlichen Plattformen nachgucke, dann stelle ich fest, das stimmt gar nicht. Also irgendwie ist der Bandname immer noch reserviert. So viele Bands gibt es nicht, die irgendwas mit Abschaum heißen. Leider gibt es auch aus dem Nazi-Musikbereich ein paar Platten, die Abschaum dann einen Titel haben, aber so viel nur zu dem Titel, es soll über Punk gehen. Und jetzt kommt die nächste Enttäuschung gleich, dass ich, anders als die Vorträge, die es bisher gegeben habe, gar nicht so viel über die Musik sage. Also ich setze eigentlich schon voraus, dass man ungefähr eine akustische Vorstellung von dem hat, was Punk ist. Gleichwohl, Punk ist natürlich immer mehr gewesen als nur die Musik, sondern kontextualisiert, Stichwort Subkultur, das kam eben schon, in einem gesellschaftlichen Feld von Sozialisationsprozessen, Wandel von dem, was Jugend heißt und so weiter und so fort. Das vielleicht als ein großer Unterschied auch, was Lukas eben gesagt hat, Punk ist eine Subkultur gewesen, oder zumindest ist Punk auch in einer Zeit entstanden, wo gleichzeitig das Thema Subkulturen ein nicht nur akademisches Thema waren, sondern überhaupt ein Thema waren, mit dem man versucht hat, bestimmte gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu beschreiben. Der große Unterschied zu dem, was bisher in dieser Veranstaltungsreihe verhandelt wurde, ob es nun Arnold Schönberg ist oder meinetwegen auch Hans-Werner Henze oder wie auch immer, also das sind keine Subkulturen in dem Sinne gewesen. Also man kann jetzt schwerlich sagen, dass die zweite Wiener Schule eine Subkultur war. Also das kann man vielleicht so personell sagen, aber es gibt gute Gründe, das eben nicht zu tun. Und das führt mich zu so ein paar Eingangsbemerkungen, die ich machen möchte. Wir hatten ein kleines Radiointerview gehabt vor einer Woche, um diese Veranstaltung anzukündigen, und da gab es so eine Schlussfrage von dir, eine Auffälligkeit, die ja eigentlich auch auf der Hand liegt, nämlich eben bei den bisherigen Veranstaltungen ging es ganz explizit um, wenn es eben um Komponistinnen und Komponisten geht, um Fragen, die Musik und Musikästhetik und das Musikalische selbst betreffen. Natürlich kann man und sollte man darüber auch beim Punk reden, aber wenn dann Fragen kommen, sind das erstmal Fragen, die ja den Punk als kulturelles Phänomen betreffen und weniger die Musik. Also tatsächlich lohnt es sich nach meinem Dafürhalten jetzt auch wenig zu sagen, was so speziell ästhetisch in der Punkmusik im Vergleich zu anderen Musiken, sei es aus der E-Musik oder sei es auch zu was auch immer, Mainstream-Rock oder Popmusik passiert. Das kann man benennen, aber da ist relativ wenig rauszuholen. Und ich habe mir überlegt, warum ist das so? Also vielleicht ist diese These an sich falsch, aber warum ist das so? Und dachte, dass ich folgenden Weg nehme. Das findet sich nicht auf der Kunstspektakel-Revolutionsseite, da habe ich das zumindest nicht gefunden, aber auf der Veranstaltungsseite vom ACC, wo diese Veranstaltung jetzt ja stattfindet, da gibt es einen kleinen Haupttext für diese Veranstaltung, der beginnt mit dem Satz, die Musik ist die abstrakteste der Künste. Und sie hat sich vom Text emanzipiert oder weil die sich vom Text emanzipiert hat. Und das, dachte ich, ist ein sehr guter Einstieg, weil jetzt verschiedene Fragen auftauchen. Und zwar auch Fragen, die mit dem Punk zu tun haben. Nämlich kann man überhaupt noch fragen, ist eigentlich Punkmusik abstrakt? Oder wäre es nicht schon ein Unterschied zu anderen musikalischen Formen? Und dann ist natürlich auch die grundsätzliche Frage da, was ist überhaupt abstrakt? Also was bedeutet in diesem Kontext eine Abstraktion? Und was setzt man dem entgegen und wie lässt sich dann über Punk als musikalisches Phänomen in bestimmten Kontexten reden? Kannst du das Mikro noch so ein bisschen mehr in die Mitte machen? Das Mikro mache ich noch ein bisschen mehr in die Mitte. Also, wenn es heißt, dass Musik die abstrakteste der Künste ist, weil sie sich vom Text emanzipiert hat, dann kann man natürlich schon mal ganz klar sagen, generell bei populärer Musik, die lebt vom Text und speziell dann auch bei der Punkmusik, da steht der Text im Vordergrund. Ja? Also selbst wenn wir sagen würden, alles das, was wir rein musikalisch vom Punk kennen, Gitarre, Bass, Schlagzeug, bestimmte Verzerrungen, eine bestimmte Aggressivität und Einfachheit und so weiter, wenn es textlich nicht über das hinausgekommen wäre, was man ansonsten auch von der Schlagermusik kennt, wäre das nie zu dieser Subkultur geworden. Das ist ganz klar. Umgekehrt gibt es auch zahlreiche Punkstücke, zum Beispiel auch der Klassiker Nazis raus, den die meisten wahrscheinlich von Slime noch kennen, von Betonkombo ursprünglich, sehr langsam, sehr leise, sehr tragend gespielt, also nicht so, dass man das musikalisch als Punk identifizieren würde. Und auch da steht der Text im Vordergrund. Also da könnte man schon mal sagen, okay, Musik, klar, Allgemeinverständnis, im Verhältnis zu den anderen Künsten, sehr abstrakte Kunst, in der Regel vom Text emanzipiert, wenn man unter Text versteht, das, was als Literatur in der Regel verstanden wird, nämlich Schrift in Büchern verbreitet oder wie auch immer in Printmedien verbreitet. Das sieht beim Punk anders aus, da steht der Text im Vordergrund. Generell muss man jetzt sagen, es steht natürlich auch im Vordergrund, und das ist etwas Signifikantes, was grundsätzlich gilt für die Kulturentwicklung im 20. Jahrhundert, beziehungsweise speziell dann für das, was seit den 1950er Jahren als Pop bezeichnet wird, ist eine visuelle Kultur. Also wir reden ganz eindeutig nicht über Phänomene, die sich auch ästhetisch kanalisieren lassen auf Akustisches, also meinetwegen kann man irgendwelche Crass-Platten oder Dead Kennedys-Stücke in Partituren notieren, aber die Partitur selber bringt relativ wenig. Also es geht um ein zwar akustisches Ereignis, das findet auf einer Schallplatte statt, das findet auf einer Bühne statt, aber es findet statt als eine Inszenierung, die eindeutig lebt, das ist jetzt auch überhaupt keine bahnbrechende Einsicht, eindeutig lebt von ihrer eben optischen Inszenierung von dem, was man sieht, von der Symbolik, wie diese Symbolik umgesetzt wird. Also einmal mehr auch von der Konkretion einer gewissen Symbolik, die da ist. Also einiges spricht dafür, dass Punk doch konkreter ist, als man so denkt, aber trotzdem ist ja diese Grundthese nicht falsch, dass Musik eine sehr abstrakte Kunst ist, kann man natürlich fragen, und das wurde ja auch von vielen Leuten durchaus auch so aus dem Bereich der wie soll man sagen, kritischen Ästhetik moniert. Populäre Musik sowieso und dann ganz speziell nochmal der Punk in seiner Einfachheit, in seinem Dilettantismus, ist ja gar keine Musik. Ja? Und das, jetzt bin ich immer noch zu leise beim Reden. Ja, kannst du vielleicht das machen? Oh, jetzt nehme ist ich das hier noch okay? So ein, ja, dann müssen wir, geht das Kabel so ein Tick länger oder ich drücke den Tisch. Also jedenfalls, worauf will ich hinaus bei diesen Überlegungen zum Abstrakten? Ich will darauf hinaus und versuche darüber auch dieses Thema Punk so ein bisschen aufzubrechen, aufzubohren, um über diesen kleinen ästhetischen Überlegungsumweg dann in die 70er und 80er Jahre zu kommen. Also es gibt von Hegel, das sind natürlich nicht jetzt die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, gibt von Hegel einen schönen Text, Wer denkt abstrakt? Da gibt es die schöne Formulierung von Hegel, die gute Gesellschaft denkt darum nicht abstrakt, weil es zu leicht ist. heißt, in der Regel ist das abstrakte Denken, das, was wir sowieso haben, wenn man das nachverfolgt in kritischen Theorien, vor allen Dingen bei Sohn Redl, muss man jetzt gar nicht viel darauf eingehen, ist eh klar, wir leben in einer Gesellschaft, wir entwickeln uns als Menschen, wo tatsächlich es nicht so ist, dass wir Abstraktionsprozesse lernen, sondern wir steigen quasi über Abstraktionsprozesse ins Leben ein. Und das, was wir dann als Weltaneignung haben, sind eher Konkretionsprozesse. Also das weiß man, wenn man sieht, wie Kinder malen. Die malen eben nicht konkret, sondern es sind alles ziemlich abstrakte Kriegeleien, mit denen man sich die Welt versucht anzueignen und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist diese Bestimmung von abstrakt und konkret dann doch nicht so einfach. Es gibt von Max Imdahl eine schöne Bemerkung, dass er sagt, okay, wenn wir eine Linie haben, würde jeder sofort sagen, im Verhältnis zu, was weiß ich, einer Porträtmalerei ist diese Linie abstrakt. Aber als Linie ist sie das eben nicht. Als Linie ist die Linie eine konkrete Linie. Also das heißt, man kann zumindest so ein bisschen assoziationsspielerisch sehr schnell umdrehen, dass das, was angeblich die Abstraktion ist, eigentlich auch was sehr Konkretes bezeichnet. Ja, also klar, wenn ich ein Bild habe und eigentlich von einem Bild erwarte, dass es eben ein Gemälde ist, auf dem ich irgendwas erkennen kann, was ich mit meinen Weltbildern assoziieren kann, Baum, Gesicht, Menschen, Figuren und so weiter, dann ist eine Linie, die sich einfach über so ein Bild zieht, ist eine Abstraktion. Und wenn ich dann noch sage, diese Linie soll eine Landschaft darstellen, klar, ist eine Abstraktion von einer Landschaft. Aber wenn ich einfach diese Linie habe und sage, das ist eine Linie, mehr nicht, dann ist das eine konkrete Linie. Also worauf will ich da hinaus, was hat das mit Punk zu tun? Das hat insofern was mit Punk zu tun, weil man sich ja fragen kann, ob genau dieser Umgang mit dieser sehr abstrakten Form von Musik, die ja nun mal da ist, also Töne als Abstraktion von Geräuschzusammenhängen oder eben auch von Bildern, die in irgendeiner Weise in Töne verpackt werden, da wäre ja genau Punk ein Gegenbeispiel, wo sozusagen der konkrete Sound, also die Aggression, die wirklich sehr konkret ist, in bestimmten Verzerrungen, in einer bestimmten Geschwindigkeit, auch einer bestimmten Unsauberkeit, mit der diese Musik gemacht wird, die ist meines Erachtens nicht von der Hand zu weisen. So, jetzt kann man sagen, was labert er da? Geht doch jetzt gar nicht um abstrakt und konkret. Ich glaube, dass es aber schon sehr wichtig ist, wenn man sich mal generell vor Augen hält, was gibt es überhaupt für Ästhetiken, also für ästhetische Theorien und was gibt es auch für eine Notwendigkeit mit ästhetischer Theorie, mit Philosophie vielleicht, mit Theorie ganz allgemein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, speziell in den 1970er und 1980er Jahren Phänomene in der Kultur, in der Kunst zu beschreiben. Und was man ja feststellen kann, um sich über diesen Weg dem Punk anzunähern, was man ja feststellen kann, ist, dass in gewisser Weise wir es ganz allgemein in der Kulturentwicklung mit Phänomenen zu tun haben, bei denen, also in den 1970er Jahren spätestens, es geht eben los, so nach dem Zweiten Weltkrieg, in Anfängen geht es auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg los, in der Weimarer Republik, teilweise schon in den frühen Avantgarde-Bewegungen Ende des 19. Jahrhunderts, wir mit Phänomenen zu tun haben, die in sehr dezidierter Weise brechen mit den bisherigen Erscheinungen in der Kunst, die eben sehr klar gefasst werden konnten in dem, was zum Beispiel philosophische Ästhetik seit 1750 ungefähr versucht zu beschreiben. Also das heißt, dass es einen Begriff von Schönheit gibt zum Beispiel, der eine sehr große Rolle spielt, aber dann auch einen Begriff von Erhabenheit gibt, dass man ausgeht von irgendetwas, was man als Werk fassen kann, was man vielleicht als Werk auch kritisieren kann, bis hin zur Adornos Ästhetik, ne? Kunstwerke sind immer noch die eigentlich keine Werke mehr sind und so weiter, dass daran der ganze Kunstbegriff festgemacht wird, das hebelt sich so nach und nach aus im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Merkt man daran, dass, um bei Adorno kurz zu bleiben, war ja jetzt gerade letztes Jahr 50 Jahre ästhetische Theorie, also sein posthum veröffentlichtes Großwerk. Es ist tatsächlich eine letzte Ästhetik. Es gibt relativ wenig, zumindest in diesem systematischen Ansatz, relativ wenig Ästhetiken, die nach Adornos Tod, also nach 1969, erscheinen. Also die Namen, die man da nennen kann, wären alles schon Autorinnen und Autoren, die wiederum versuchen, ein Phänomen ästhetisch in den Blick zu nehmen, versuchen, eine Theorie zu entwickeln, die eben sich auch sehr stark abgrenzt von den bisherigen ästhetischen Theorien. Also ganz klar und sehr simpel jetzt, sehr spiegelstrichartig, Kant, Kritik der Urteilskraft, also es geht um sinnliche Urteile, sehr entscheidend, was ja Terry Eagleton schön gezeigt hat unter der Überschrift Ästhetische Ideologie. Es geht um Geschmacksurteile für die bürgerliche Gesellschaft, spielt eine große Rolle in der Fähigkeit, sich einen Geschmack auszubilden. Ja, also im Englischen ist es viel dichter, der Taste, also wenn man wirklich in der Lage ist zu sagen, das ist gut, weil das gut schmeckt, ja, ist eine Fähigkeit, die ich brauche, um damit sozusagen meine eigene Kultiviertheit als Bürger auch vorführen zu können. Ja. Also von daher im Übrigen auch der große Bruch, der sich dann in der Entwicklung der Künste abzeichnet, also solange wir uns irgendwo auch noch im Kontext von was auch immer, also Beethoven und Bruckner und so weiter musikalisch bewegen im 19. Jahrhundert, da kann man sehr klar sehen, da funktionieren, also wirklich in so einem funktionalen Sinne, funktionieren diese bürgerlichen Geschmacksurteile. Also mit so ein bisschen Ahnung, was Wohlklang ist, kann man das auch abgleichen mit dem, was man empfindet. Also Beethoven hört sich einfach auch schön an. Ob es da gerade um Wellingsons Sieg geht oder was auch immer. Was passiert jetzt? Natürlich das Dissonante, was kommt. Was sich ja schon sehr früh ankündigt, also was man schon bei Wagner angekündigt findet und bei Mahler angekündigt findet, Mahler, ein Komponist, wo die Leute schon Tomaten geschmissen haben in den Konzerten. Das bricht mit diesem Geschmacksurteil, wie man es hatte. Ja. Das ist auch, deswegen renne ich da so schnell durch, ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass in gewisser Weise, wenn die Kunst mit dem, was sie macht, in irgendeiner Weise korrespondieren soll mit dem, was in der bürgerlichen, im bürgerlichen Zeitalter passiert. Ja? Also, dass es eben nicht die Verwirklichung des Humanismus ist, sondern es kommen die Kriege werden grausamer, der Krimkrieg, der deutsch-französische Krieg. Also da haben wir im Prinzip schon fast sich anbahnende Weltkriege und dann klar der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg und so weiter. Denn, also man muss da jetzt, will da gar nicht den Massenmord unterschlagen, sondern einfach von dieser Gewalt des Imperialismus, die sich schon im 19. Jahrhundert zeigt, ist völlig klar, dass sozusagen man mit einem Geschmacksurteilsverhältnis zur Welt eigentlich nur noch eine illusionäre Welt aufbauen kann. Und wenn man gleichzeitig über ein ästhetisches Urteil doch einen Weltzugang haben kann, dann ist man automatisch bei einer Musik, die eben nicht mehr einen schönen Soundtrack liefert, sondern die in irgendeiner Weise die Gebrochenheit oder Zerrissenheit dieser Welt auch darstellt. Jetzt ist es so, dass dieses Geschmacksurteil ja ein Urteil ist, was zumindest so, wie es auch ästhetisch erklärt wird, in den großen Ästhetiken von Baumgarten über Kant bis meinetwegen Adorno, ein Geschmacksurteil ist, was auf Erkenntnis setzt und was auch darauf setzt, dass man in irgendeiner Weise versucht, die Vernunft als ein Instrument, die Welt als mögliche freie Welt zu denken, bewahrt. Ja? Also das ist ein vernünftiges Urteil, was, wenn es ein kritisches Urteil ist, als vernünftiges Urteil in der Lage ist, zu zeigen, dass die Welt nicht vernünftig ist. Ja, also das muss ich sozusagen aushalten können in so einem Geschmacksurteil. Das sehe ich. Das sehe ich auch bei, was weiß ich, damit man es leicht nachvollziehen kann, Picasso, Guernica. Ja? Mal kurz unterbrechen, ja? Oder? Selbstverständlich. Also das mit den Mikros funktioniert alles nicht. Du könntest versuchen, dich zu unmuten und dann dein internes Mikro anmuten. Okay, dann kann es sein, dass ich mich kurz nochmal verabschieden muss, weil ich kriege hier angeboten, nur... Ja, das ist das? Richtig, genau. Aber das sind ja nur die... Nee, man muss, das ist bei Big Blue Button alles ein bisschen. Okay, gut. Aber eigentlich ist das an gerade. Also, ja, machen wir gerne. Und dann gehen wir nämlich mit Mikrofon. Ah, okay. und dein internes Mikrofon. Genau. Genau. So. So. Okay. Ich hoffe, ich lasse das mal hier so liegen. So, geht das jetzt besser? Einmal Feedback? Ja, ich höre mich ja selber nicht hier, aber ich hoffe mal einfach, dass Lukas das hier technisch kontrolliert. Gibt vielleicht die Gelegenheit, diesen Punkt hier so ein bisschen mehr abzukürzen, um das klarer zu machen, worauf ich hinaus will. Wir sind also bei so Geschmacksurteilen, wie das in der bürgerlichen Theorie formuliert wurde und wie es dann in den Ästhetiken ist, es immer noch, hört man mich jetzt? Ja, wunderbar. Ja? Also wir verfolgen den Chat ja im Hintergrund von dir. Okay, und da kann ich jetzt wirklich instant achten, sehr gut. Ah, okay, gut. Das ist ein Geschmacksurteil. Leider alles davor kaum mitbekommen. Ah, gut, dann versuche ich mal so einen Einstieg zu machen mit einem Begriff, den ich bisher noch nicht genannt habe. Nämlich ist es so, ich steige mal ganz kurz in die Theorie ein, aber die verlasse ich auch wieder und ich verspreche, dass ich dann mich so in großen Schritten versuche, den 70er Jahren und dem Punk zu nähern. Also, aber ich gehe noch mal kurz zurück, aber ich bin schon relativ dicht dran, nämlich in den 1940er Jahren. Und wenn man über die 1940er Jahre redet und kritische Theorie redet, redet man natürlich über die Dialektik der Aufklärung, die von Adorno und Horkheimer geschrieben wurde, 1944 erscheint, beziehungsweise 1947 dann in der gedruckten ersten Auflage. Und auch bekannt ist, dass in diesem Buch ein Kapitel ist, das hauptsächlich Adorno geschrieben hat, Kultur, Industrie, Aufklärung als Massenbetrug. Und da spielt eine große Rolle etwas, was man Schematismus nennt. Und was hat das jetzt mit den Geschmacksurteilen zu tun und was hat das mit Punk zu tun und was hat das mit Musik und Ästhetik zu tun? Also zumindest nach der Erkenntnistheorie von Kant, und darauf, auf den geht das zurück mit diesem Schematismus, ist es so, dass wir eben in der Lage sind, wir als Menschen schematische Urteile zu fällen. Also dass wir ich will jetzt kein Philosophie-Seminar daraus machen, aber nur so als Stichwort, dass wir eben in der Lage sind, schematisch die Wahrnehmung mit den Begriffen zusammenzubringen. Und das ist aber eine Leistung, die wir vom Verstand aus machen. Also es ist nicht irgendwas, was wir vorgegeben bekommen, sondern da müssen wir uns permanent drum bemühen und deswegen ist die begriffliche Arbeit auch so schwer. Deswegen sind im Übrigen auch Geschmacksurteile nicht einfach da, also dass man sagen kann, klingt gut, finde ich super und fertig, sondern dass das Geschmacksurteil eben schon ein Urteilsprozess ist, den man durchmachen muss. So, die Kulturindustrie, das macht sie nicht schlecht, das macht sie nur sehr weltzugänglich, wenn man so will. Die Kulturindustrie geht mit diesen Urteilen anders um, nämlich die bietet einen Schematismus an. Das ist jetzt auch keine große Erkenntnis, aber das ist eben sehr entscheidend für das, was feststellbar war für Adorno Horkheimer. Muss man sich ja immer vorstellen, die kommen aus Europa, gehen in die USA, wo sich schon sehr früh in den 30er Jahren diese Filmindustrie entwickelt hat als Studiosystem, also ähnlich funktioniert wie die Automobilindustrie, dann auch schon funktioniert, am Fließband Kultur hergestellt wird sozusagen, mit diesem sowieso neuen Kunstform namens Film, das Hollywood-Kino in den 1930er und frühen 1940er Jahren. Und was speziell eben das Kino liefert mit den Bildern und der Art und Weise, wie das sind ja denn die Stereotypen und überhaupt Typisierung, die da geboten werden, also wie funktionieren welche Figuren im Film und so weiter, speziell in diesem Kino der 40er Jahre. Also was eben diese Hollywood-Industrie bietet, ist eben ein Schematismus. Ja, das hat der Film auch sehr schnell gelernt über ein paar Jahre, aber es ist ja sehr entscheidend, während ich bei einer Sinfonie, sagen wir mal ruhig jetzt von Gustav Mahler, auch wenn die vielleicht für das heutige Ohr so ein bisschen einfach daherkommt, schon auch einiges an Hörleistung und Geschmacksurteil oder Urteilsleistung erbringen muss, um überhaupt zu verstehen, was passiert denn da gerade in der dritten Sinfonie, wenn da angeblich die Blumen irgendwie jetzt besungen werden oder wie auch immer. der Film bietet uns ja was in der Art und Weise, wie Schnitttechnik funktioniert und so weiter, wo wir eigentlich in diesen schematischen Urteilen von vornherein bestätigt werden, also was Schematisches vorgegeben ist. So, ich will darüber gar nicht so viel verlieren, sondern ich komme jetzt dazu, dass sich in den 1950er Jahren eben dieser Pop-Begriff etabliert, der kommt aus der bildenden Kunst, aber sehr schnell auch adaptiert wird für die populäre Musik. Entscheidend dabei ist, dass man es nicht nur zu tun hat einfach mit einer Form von populärer Musik, sondern dass Pop selber erstmal ein Wort ist, also nicht Abkürzung nur für populär, sondern es kommt aus der Reklamesprache und ganz verschiedene Produkte heißen Pop und das heißt aufplatzen, aufspringen und so weiter. Und das ist sehr wichtig, um diese neue Kultur, die sich damit kennzeichnen lässt, auch fassen zu können. Also eben, es ist nicht einfach eine populäre Musik im Sinne von Volkskunst oder irgend sowas, also was sich auch tradiert über eine Tradition von volkskunstlerischen Praxen, die es ja auch gegeben hat durchaus, also Folk Art oder wie man es denn immer unverdächtig nennen will, sondern es ist eine eben auch industriell gefertigte Kultur und auch industriell gefertigte Musikkultur. Relativ banal, einmal mehr, aber sehr entscheidend. Was haben wir denn? Wir haben das Radio, wir haben den Film, also die Verbreitung von populärer Musik über den Film ist sehr wichtig gewesen in den 50er und 60er Jahren noch. Also wenn man sich zum Beispiel ansieht, welche Schallplatten waren Number One in den Charts bis Anfang der 60er Jahre, sind das Filmmusiken, ja, auf Platte. Und dann kam Cliff Richard und solche Figuren und Elvis, ja, wobei auch Elvis auch Filmmusik, ne? Also eine große Bekanntheit hat Elvis auch dadurch erlangt, dass er als Musiker in den Filmmarkt ging. So, das ist alles nur am Rande. Also wir haben die Schallplatte ab 1947, 48, also Single und Langspielplatte, also Schallplatten gibt es schon früher, aber Vinyl-Schallplatte ist da. Es gibt eine Reihe eben technischer Änderungen, auch im Bereich von Abspielgeräten, transportable Plattenspieler und so weiter. Das Autoradio spielt eine große Rolle. Also sehr verschiedene technische Dinge, die sich im Übrigen, um da einen großen Sprung schon mal zu machen, in den 60er, End-60er Jahren und dann vor allen Dingen 1970er Jahren auch nochmal verdichten. Also es ist sehr entscheidend, dass wir jetzt quasi die Vermittlung von Kultur haben, die einerseits industriell gefertigt wird, aber andererseits sich auch verbreitet sozusagen im Privatleben über selber auch industriell gefertigte HiFi-Geräte zum Beispiel. Also das HiFi-Format, Einführung in den 70er Jahren ist sehr entscheidend. Der Farbfernseher ist da, die Verbreitung des Fernsehens, also man kann auch kulturelle Entwicklung über die Shows mitkriegen. Das ist nichts mehr, was man einfach lesen muss oder man sieht so Leute auf der Straße, sondern man kriegt im Fernsehen dargeboten, was passiert eigentlich gerade so in der Welt an Kultur. Also die Bildvermittlung sozusagen über technische Geräte ist in den 70er Jahren da. Nur eine Nebennotiz gilt auch für die Fotografie, die Verbreitung von Kleinbildfotografie zum Beispiel Anfang der 70er Jahre schon ist ein Massenphänomen. Wofür braucht man sowas? Auch ein wichtiger Punkt, um einfach jetzt mal langsam so einen Begriff zu kriegen, was passiert denn in den 70er Jahren? Der Massentourismus ist da. Ja? Also Kleinbildfotografie zum Beispiel wird gekoppelt daran, dass Leute, die sich das auf einmal leisten können, massentouristisch Urlaub in Spanien hauptsächlich zu machen, immer noch Faschismus, ja, also bis 74. Das wird alles in Fotos dokumentiert und die Fotoalben werden zugekleistert und so weiter. Die Partykultur entsteht, Tonbandgeräte sind da seit Ende der 60er Jahre, die Kassette ist da, es wird viel aufgenommen vom Radio und so weiter. Was passiert da? Ich komme über dieses Geschmacksurteil. Was dieser Schematismus der Kulturindustrie bietet und was die Veränderung im Kapitalismus bieten, zumindest für die westlichen Staaten, ist auch mit Hilfe eben dieses Schematismus, also mit, wenn man so will, einer vereinfachten Form von Geschmacksurteil. Also die nur noch so funktionieren wie diese Elvis-Platte. So und so viel tausend Leute können sich nicht irren. Also der Erfolg der Musik bestimmt sich über ihren Verkauf und Gleichzeitig ist das gekoppelt. Ja? Also wenn ich etwas nur geschickt am Markt platziere, ist es erfolgreich. Dafür muss es natürlich, also das kann nicht irgendwie eine komplizierte Musik sein, dafür muss es eingängig sein und eben einem Schema folgen, was als Urteil dann auch sofort abgebildet werden kann. Worauf läuft das hinaus? Dass in der Affluent Society, also in dieser Überflussgesellschaft, es möglich wird, und zwar als Massenphänomen möglich wird, sich einen individuellen Lebensentwurf so zu gestalten, dass ich nicht nur sagen kann, ich bin Arbeiter, mir geht's schlecht, ich habe einen Scheißjob und Wohnung kann ich mir auch nicht wirklich leisten, sondern man das trennen kann und sagen kann, es gibt einen Freizeitbereich und den kann ich in irgendeiner Weise ausstaffieren. Ich habe ja so ein paar Fotos oder Bilder, die wir kurz mal angucken können. Also die sind jetzt sehr lose gesammelt. Das hier zum Beispiel von dem letzten Guy Debord-Film, eine Szene. Aber also das heißt nicht, dass das Leben so aussah, aber einmal mehr, das war die Verdoppelung von dem, was man so hatte. Also das heißt, der Sozialwohnungsbau ist da, es gibt die Komfortwohnung und zumindest wird angepriesen, dass sich angeblich immer mehr Menschen leisten können, sich ein Wohnzimmer auszustaffieren. Und was eben das neue Ding war, sind diese sogenannten Wohnlandschaften. Und auch da sieht man im Vordergrund jetzt ein bisschen die technischen Gadgets. Da steht der Fernseher, man sieht noch diese beiden Antennen hochragen und so weiter. Also das ist alles da, die Familie ist intakt, die Kinder spielen. Das nur zumindest als Idealbild. Vielleicht einfach mal so das nächste Bild, dann gehen wir da so ein bisschen, ne? Also das ist die Realität. Die Realität ist, das ist jetzt aus Japan, Kameras werden hergestellt, kannst du auch gleich das nächste Bild noch machen, also das gehört ja auch mit dazu. Noch das nächste Bild, sind wir nochmal bei einer Fabrik. Also es ist noch das Fabriksystem da, ist heute immer noch da, aber eben so, dass man sagen kann, okay, in den europäischen Staaten haben wir es auch noch mit der Fabrik zu tun. Hier nochmal sehr schön zu erkennen, wie Hierarchien funktionieren, allein von der Kleidung, also was White Collar da noch bedeutet. Übrigens auch hier nochmal interessant, wie auf den anderen Bildern bereits, geschlechtliche Aspekte, ne? Also Männer in Führungspositionen und die Frauen als Arbeiterin. Gleichwohl, vielleicht nochmal ein Bild dazu, ich will auf den Punkt hinaus, das auch nur nochmal so als Stichwort, die Computerisierung, die eigentlich erst Ende der 70er Jahre entscheidend einsetzt durch die Einführung von PC, also Personal Computer und dann in den 80er Jahren das auch entsprechend, man kennt ja die ganzen Sachen, Apple 1984 und so weiter, vorantreibt, aber gleichwohl auch in den 70er Jahren schon sehr entscheidend die Automatisierung der Fabrik, die Rationalisierung des Lebens durch den Einsatz von Computern, damals noch Großcomputer. Das ist nur eine Nebennotiz. Nächstes Bild. Da sind wir jetzt Ende der 70er Jahre schon, 35-Stunden-Woche wird gefordert, auch durchaus noch mit der Idee, 35 Stunden sind genug geschunden. Das ist etwas, was dann in den 80er Jahren spätestens nach meiner Erinnerung verschwindet. Nach meiner Erinnerung heißt immer, ich bin Jahrgang 67, also die 80er habe ich schon so entsprechend mitbekommen. Nämlich, dass Arbeit noch wahrgenommen wurde und speziell die Fabrikarbeit als Scheiß. Ja? Also, dass man das nicht will. Das ist einfach, also es ist nicht so, dass man sagt, ich verwirkliche mich in meinem Beruf. Gab es natürlich auch schon also im kleinbürgerlichen Milieu, das ist klar, aber proletarische Lebenssituationen hießen, wenn sie mit Fabrik was zu tun hatten, dass man einfach einen Knochenjob hatte. Ja, und Arbeit war eine Schinderei. Und auch deshalb will man die 35-Stunden-Woche. Nicht, damit man noch mehr Freizeit hat, sondern einfach, damit man weniger arbeitet. So, das auch nur als Randnotiz, weil so langsam kommen wir zu dem Punkt hin. Nächstes Bild vielleicht nochmal. Ja, kann man auch eigentlich schnell weitermachen. Also Bildzeitung immer noch mit so Themen, für die Bild damals bekannt war. Das ist jetzt ein super Beispiel, weil hier so 3 bis 4... nicht wirklich weltlebensrelevante Nachrichten zusammenkommen. Aber einfach mal das nächste Bild. Partylaune, gute Laune, so soll es sein. Nochmal das nächste Bild. Kommt jetzt die Disco, genau, das ist Ende der 70er Jahre. Und jetzt kommt, glaube ich, ein schwarzes Bild, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, Urlaub nochmal. Das ist auch Ende der 70er Jahre, Gran Canaria. Also man sieht, es ist alles schon voll ausgebildet, die Hotelburgen, Strände belegt und so weiter. Die Leute sind glücklich. Noch das nächste Bild ist, glaube ich, das... auch nochmal interessant. Die Spielwarenwelten, Industrialisierung des Spielzeugs, also zu den Lebensbedingungen, Lebensentwürfen gehört natürlich auch, dass sich die Lebensverhältnisse tendenziell oder zumindest auch von der Idee für Kinder verbessern. Das heißt, ganz simpel, dass immer mehr Kinder auch ein Kinderzimmer haben, also einfach die Möglichkeit haben, sich quasi einen eigenen Lebensbereich irgendwie zumindest mit den Spielzeugen, die sie dann zur Verfügung gestellt bekommen, zu gestalten. Und da finde ich immer so einen interessanten Punkt, was kriegen die eigentlich an so Weltbildern vorgegeben? Also welche Kinderspielzeuge gibt es? Ne, jetzt kann man sagen, klar, Mädchen, Puppen, bla bla bla, Jungs, Autos, irgendwas und so weiter. Aber sehr bedeutend ist, ich bin Lego-Sammler und deswegen habe ich dieses Bild auch gewählt, das 1978, und ich werde nachher noch viel über 78 reden, weil es auch für Punk eine große Rolle spielt, auch bei Lego ein Umbruch stattfindet. Alle kennen, wenn sie Lego kennen, diese kleinen Minifiguren, die werden 1978 eingeführt. Und was Lego einführt, sind Themenwelten. Und die erste Themenwelt, die eingeführt wird, ist diese Ritterwelt. Das ist die erste Ritterburg, die es gibt. Bleiben wir nicht bei Lego. Nächstes Bild noch ist von der Firma, die 1973 gegründet wird, auch beliebtes Playmobil, ne, auch ganz klassisch, ist übrigens mittlerweile wieder so ein bisschen verschwunden, aber so Cowboy und Indianer, ne, also als so ein Angebot, was macht man als Welterfahrung, als kleiner Mensch im Kinderzimmer, also Ritter, Cowboy und Indianer und sowas. Ich glaube, jetzt kommt kein Bild mehr, sondern ein schwarzes Bild. Da komme ich gleich nochmal zu, das können wir kurz lassen. Also, wir sind in den 70er Jahren. Die Frage, die ich jetzt so ein bisschen verfolgen will, ist, okay, Geschmacksurteile schematisiert, es hat sich ausgebreitet, eine Popkultur, Möglichkeiten sind zumindest da, sich eine Lebensweise als Entwurf zu inszenieren, in der Art und Weise, wie man sich einrichtet, mit was für einer Freizeitgestaltung man lebt und so weiter. Wie kommt es da zum Punk? Also die Welt ist nicht so rosig, wie ich sie jetzt zeichne, das ist klar. Die 70er Jahre gelten als das Ende des goldenen Zeitalters. Das goldene Zeitalter ist eben genau dieses Versprechen von Überflussgesellschaft und so weiter. Wir haben Ende der 60er Jahre schon in der auch bürgerlichen Soziologie die These von der sogenannten Post-Industrial Society. Also wo gesagt wird, dass dieses Paradigma der Industrialisierung, also dass diese Überflussgesellschaft der westlichen Staaten lebt von der Industrialisierung, dass das keine Gültigkeit mehr hat, dass jetzt zum einen in den Vordergrund sich drängt, das, was man dann so salopp als Dienstleistungsgesellschaft bezeichnet, und zum anderen die industrielle Produktion verlagert wird oder eben, das war so die Idee, das stimmt ja aber gar nicht, einfach die Arbeitsplätze wegrationalisiert und automatisiert werden. Also die Realität sieht ja anders aus, das wissen wir von den mehr oder weniger Arbeitslagerfabriken, die es so gibt in China oder in Taiwan oder wo auch immer, Bangladesch ist immer wieder ein Thema und so weiter. Aber eben diese These von der Post-Industrial Society spielt eine große Rolle, die viel zusammen schon damit, dass Anfang der 70er Jahre auch quasi dem Kapitalismus selber klar wurde, dass er Grenzen hat. Also es gibt diesen Bericht Grenzen des Wachstums, übrigens ein Bericht, der ja darauf basiert, dass auf einer Computersimulation ausgearbeitet wurde. Das sind ja nicht irgendwelche Thesen, die so rein theoretisch sich ermittelt wurden, sondern das war eine Computersimulation, wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln wird, wenn sie so läuft, wie sie läuft. Und daraus sind so quasi diese Binnenkritiken erwachsen, die wir heute auch noch kennen, große Transformation und so weiter, also was so Wälzer und Maya Göbel sagen und so weiter, dass irgendwie der Kapitalismus jetzt so nicht mehr weitergeht, umdenken muss, wir müssen alle umdenken. Ja. So. Jedenfalls, das war Anfang der 70er Jahre schon, hatte einen realen Grund, die realen Gründe sind vielfältig, dass Gold keine Rolle mehr spielt weltwirtschaftlich, dass die Ölkrise da ist, und so weiter und so fort, was sich lebenspraktisch so auswirkte, dass die sozialstaatlichen Modelle an ihre Grenzen gekommen sind. Und die großen Zentren, wo wir jetzt in den 70er Jahren Kulturentwicklung haben, also was ich jetzt sehr reduziere, einfach auf zwei Orte in dieser großen, schönen Welt, die wir haben, die großen Zentren sind die, wo diese Städte selber komplett am Arsch sind in den 70er Jahren. Das ist New York. Ja? Also New York in den 70er Jahren ist, wie es beschrieben wurde, die Hölle. Ja? Und es sind die Arbeiterstädte, die Industriestädte in Großbritannien und auch in London. Auch London gehört dazu. Manchester aber genauso und so weiter, Birmingham. Und es ist jetzt mit einem Namen zu benennen, was hier passiert, Ende der 70er Jahre, was sehr entscheidend ist für den Punk, der ja eigentlich Ende der 70er Jahre schon seinen Bruch erlebt, nämlich wenn man davon ausgeht, dass Punk zu tun hat mit den Sex Pistols oder mit The Clash und solchen Bands, also die Sex Pistols sind schon aufgelöst, 78. Also wir haben Margaret Thatcher als Premierministerin 79. Und die geht an den Start mit dem, was wir heute auch noch Neoliberalismus nennen. Das ist ja ein sehr schwammiger Begriff, aber sozusagen die Parameter, die heute noch eine Rolle spielen, werden da gesetzt. Nämlich, dass man quasi ganz offensiv das Sozialstaatsmodell für erledigt erklärt. Es gibt soziale Ungleichheit und es ist so. Das kann man individualisieren, also es gibt eine autoritäre Moral, die wird aber individualisiert, Leute sollen sich mehr anstrengen, selber schuld, wer zupackt, schafft es schon und so weiter. Und das hat politisch Erfolg und das ändert das Bild der Gesellschaft in diesen Rückkopplungen, die auch kulturell passieren, vollständig. Nämlich dahin, dafür ist ja Thatcher unter anderem bekannt geworden, dass sie zum einen sagt, es gibt keine Gesellschaft, sondern es gibt nur Individuen und Familien. Und dass sie zum anderen sagt, es gibt keine Alternative, das ist das sogenannte TINA-Prinzip. TINA, there is no alternative. Also, zur bestehenden Gesellschaftsordnung gibt es keinen irgendwie gearteten Gegenentwurf, der eine bessere Gesellschaft böte. Kann sein, dass die Gesellschaft schlecht ist, aber wir müssen da irgendwie durch und erst recht, was weiß ich, Sozialismus, Kommunismus, irgendwie eine libertäre Utopie sind kein Konzept. Jetzt ist die Frage, wie setzt sich sowas kulturell um? Also was ist zum Beispiel der Soundtrack davon? Also was hören die Leute, was hören Menschen, die darauf abfahren? Also die dann irgendwie sagen, okay, irgendwie mit meiner Wohnlandschaft, alles super, Fernseher auch, ich mag auch die Spielshows, die da kommen. Ja, also wie gehe ich damit um? Und jetzt muss man sehen, oder hören vielmehr, dass sich ja in sehr vielfältiger Weise seit den 50er Jahren ein sehr breites Musikfeld herausgebildet hat, was dieses Großkonzept von Popmusik bedient. Vielleicht mit Binnendifferenzen. Eine Binnendifferenz war eine, die ich zum Beispiel selber noch kannte. Auf der einen Seite gibt es Pop und auf der anderen Seite gibt es Rock. Eigentlich müsste man streng genommen sagen, beides ist Popmusik. Aber was wäre der Unterschied? Der Unterschied ist, Popmusik ist Konservenmusik, da gehen Leute ins Studio, die wollen Geld machen. Und das andere ist eben Rockmusik, da sind Leute, die können ihre Instrumente spielen und die wollen auch noch irgendwas vermitteln. Da geht es nicht nur um Boy Meets Girl und so, sondern da geht es um Welterfahrung und ich bin durch Amerika gezogen und habe meine Gitarre und kann das auch alles in so einem 20-Minuten-Solo verpacken und so weiter. Gleichzeitig muss man auch sehen, diese Rockmusik war marktmäßig wahnsinnig erfolgreich. Also es ist nicht so, dass man sagt, hier Geheimtipp, kennst du schon die neue Pink Floyd? Nein, Dark Side of the Moon 1974 ist, ich glaube, nach Michael Jackson Thriller dann 84 immer noch das meistverkaufte Album. Ja, also bei Thriller ist es definitiv so, bei Dark Side of the Moon bin ich nicht sicher, aber es ist sicher, es war über 20 Jahre in den Albumcharts drin. Jeder weiß das, wie diese Pink Floyd-Shows aussehen. Ne? So, und die kommen jetzt zum Beispiel 79, The Wall, ja, Hey Teacher, leave us kids alone und so weiter, wo man denkt, hä, wie geht denn das? Also da ist jetzt gerade so mit, weiß ich nicht was, wie für Eintrittskarten gilt, eine Band am Start, die spielen gut, keine Frage, ja, macht auch Spaß hinzuzuhören. Aber die sagen mir gerade, mit ihren Millionen im Hintergrund, jetzt soll ich mal gegen meine Lehrer aufbegehren, also wie funktioniert das eigentlich? Ne? Und dann gibt es im Rockbereich natürlich also vielleicht so verschiedene Marotten, die ich jetzt offenbar, mit Lego habe ich schon gesagt, ich bin ein ganz großer Yes-Fan, ja, diese Band, die sich 68 gründet und die in Konkurrenz mit Led Zeppelin, dann, da ging es um Plattenverträge, also wer bei Atlantic Records landet, sich sozusagen groß macht, die taucht heute kaum noch in so The Best 500 Bands Ever Listen auf, aber nichtsdestotrotz ist auch wahnsinnig schlecht geworden, aber gerade so eine Band wie Yes, man kann auch andere nennen dazu, Genesis, die frühen, Gentle Giant, kennt vielleicht noch kaum jemand mehr, Emerson, Lake & Palmer gehören dazu und so weiter, sind so Bands, die laufen unter dem Label Progressive Rock oder Art Rock, ja, wo man sich fragt, okay, was ist daran Kunst und was ist daran fortschrittlich? Fortschrittlich, mitunter kann man sagen, okay, die haben in sehr fortschrittlicher Weise Studiotechnik benutzt, als Studiotechnik noch nicht so ausgefeilt und noch nicht so digitalisiert war. Ne, mit Tonbändern durchs Studio, Rückkopplungseffekte gemacht, irgendwie sowas. Aber erstmal ist es so, was bieten die? Also ich bin noch bei der Frage, was hört man, wenn man irgendwie mit dieser untergehenden There is no alternative Hochglanzwelt zurechtkommen will? Die bieten musikalisch einen kompletten Illusionismus. Ja? Also da gibt es denn auf der Platte, ich glaube es ist auf der Platte, gibt's, die heißt Tomato, die ist von 1978, gibt es so ein Stück Don't Kill the Whale. Ja? Also ui, wir machen mal so ein bisschen auf Umweltschutz. Aber ansonsten so indischer Schmonz irgendwie hier, so 20 Minuten lang so weltentrückt irgendwelche Soundgeschichten, die so nichts mit dem Leben zu tun haben. Ja? Das bieten die. So, ich finde es nur so signifikant, weil, um mal kurz vom Punk was zu sagen und auch zu korrigieren, dass ich in dem Interview falsch gesagt habe, dass der später dann als Johnny Rotten bekannte John Lydon ja gecastet wurde für diese Band Sex Pistols, weil er gerade vor diesem Laden von Vivian Westwood längs marschierte und ein T-Shirt anhatte, auf dem stand, es war ein Pink Floyd Fan-T-Shirt, auf dem hat er rübergeschrieben, I hate. Na, also I hate Pink Floyd. In gewisser Weise war dieser, wie man den auch nennen will, dieser Stadionrock Ende der 70er Jahre am Ende. In gewisser Weise heißt, natürlich gibt es so Bands wie Pink Floyd, die waren noch sehr erfolgreich, aber diese Riesenmaschinerie, ja, also mit ich weiß nicht wie viel Sattelschleppern durch Amerika fahren und so weiter, das hat Grenzen gehabt. The Who zum Beispiel waren finanziell am Ende, die hatten so ein Hologrammstudio sich aufbauen wollen, das ging völlig in die Binsen. Also alles war Einzelschicksale in dieser Popwelt, aber nichtsdestotrotz, sozusagen finde ich dieses Cover von Yes interessant, weil das dokumentiert, also danach kommen auch tatsächlich nur so Sachen, die jetzt ein extra Vortrag wären, weil sie sehr kompliziert sind zu beurteilen, die sich quasi selber schon vor diesen Vorzeichen setzen, dass es jetzt eine neue Musik gibt, nämlich Punk gibt, indem sie, die waren mit diesem Plattencover nicht zufrieden und aus Zufall hat der das gemacht hat, von Hypnosis, es ist das die Agentur, die auch die Pink Floyd Cover gemacht hat, da hat er eine Tomate raufgeschmissen und, ne, also, und seitdem heißt diese Platte auch Tomato, die sollte sonst anders heißen. Aber egal, also auf jeden Fall, wir sehen, irgendwie ist da ein Umbruch, wo jetzt der Punk quasi als guter Soundtrack zu passt und reingenommen werden kann. Warum? Weil, auch das ist bekannt, eine der großen Thesen sozusagen, eine der großen Punk-Parolen ist No Future. Was soll das heißen? Wollen die keine Zukunft, soll keine Zukunft sein, wie auch immer. Auch bekannt ist ja, die laufen mitunter mit Hakenkreuz-T-Shirts rum und gleichzeitig wird sowas gesungen wie Anarchy in the UK. Zumindest was jetzt die Sex Pistols angeht. Hier geht es nach meinem Dafürhalten, also A, um etwas sehr Spezifisches, wenn wir über das Hakenkreuz reden, nämlich wir reden darüber, dass eine britische Band, also die gehören zu denjenigen, die Nazis, also nicht die Band, sondern Großbritannien hat als Alliierte die Nazis mit besiegt. Ja? Die haben das Hakenkreuz-T-Shirt, weil sie sich selber als diejenigen, als Provokation darstellen wollen. Sie sind mit dem Hakenkreuz gebrandmarkt, denn die Normalgesellschaft, das sind die Faschisten, die dann doch sagen würden, wir Punks wären die Ersten, die wieder weg sind, in den Lagern sind. Also das heißt das Hakenkreuz. Das Hakenkreuz heißt, ihr Nazis, ne? Also man muss dazu sagen, das haben Nazis gemacht. Also das war eine Praxis, was weiß ich, in den 80er Jahren, sogenannte Ausländer oder wie auch immer Menschen anzugreifen und ihnen entweder mit dem Messer ein Hakenkreuz einzuritzen oder mindestens mit dem Edding ein Hakenkreuz ins Gesicht zu schmieren. Ja, also als so. Eine Kontextualisierung, die ist sehr schwierig. Warum sie auch in Großbritannien schwierig ist, sage ich später noch. Also kann man es ganz einfach sagen, schon mal im Vorwege. Wir haben die National Front und es gibt auch einen Neofaschismus in Großbritannien, der sich sehr stark und sehr groß macht. In Ende der 70er und 80er Jahre. Aber allemal ist es schwierig im Kontext natürlich, wenn sowas in der Bundesrepublik oder in Deutschland passiert. Aber es passt zu dieser No-Future-Parole, weil die in gewisser Weise aufgreift, das, was quasi klassenverhältnismäßig ja übrig bleibt, wenn die Ansage ist, es gibt keine Alternative. Also wenn ich einigermaßen gut wegkomme unter den Verhältnissen, unter denen ich lebe, was Wohlstand angeht, dann ist das für mich kein Problem, dann kann gerne alles so bleiben, wie es ist. Aber wenn ich gerade als Jugendlicher keine Lehrstelle finde und so weiter und so fort, heißt, there is no alternative, tatsächlich für mich, es gibt keine Zukunft. Und das ist noch nicht der springende Punkt, kann man sagen, ja, oh, banale, tolle Einsicht. Aber das Entscheidende ist, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich die Linke, und das jetzt mal sehr weit gefasst, also von der radikalen Linken bis zur linken Sozialdemokratie, tatsächlich keine utopische Perspektive mehr hatte auf eine andere Gesellschaft, weil es keine Utopie mehr gab. Also weil das Konzept der Utopie sich in der politischen Praxis totgelaufen hat. Könnte man noch weiter differenzieren, warum das so ist, das kürze ich einfach ab mit dem Verweis auf den sehr schönen Vortrag von Herbert Marcuse, schon Ende der 60er Jahre, Ende der Utopie, wo der Plot im Prinzip ist, dass alles das, was attraktiv war an einem utopischen Versprechen, eigentlich von der Wohlstandsgesellschaft eingelöst werden konnte. Also wenn immer die Idee war, ein gutes Leben zu haben, kann man natürlich mit ein paar Pauschalreisen und einem Farbfernseher sagen, da habt ihr eure Utopie, jetzt müssen wir aber anpacken. Ja? Das kriegt man nicht umsonst. Und dann kommt eben Thatcher ins Spiel. Aber so, das war sozusagen schwierig, ein geschichtsphilosophisches Modell von Utopie weiterzuvermitteln. Und der Punk reagiert jetzt in besonderer Weise darauf, weil ich das in der Ankündigung ja so geschrieben habe, dass der quasi sowohl fortschrittliche als auch regressive Elemente hat oder rückschrittliche Elemente hat, dass er in gewisser Weise auch diese merkwürdige Gegenwartsverhaftetheit der Zeit aufzeigt, in denen er vergangene und auch zukünftige Elemente so irgendwie implementiert. Was ich im Rückblick oder im Rückhören von Punk, speziell von Punk, sehr erhellend finde, also das als These. Wir reden ja über Kultur. Und ich mache jetzt nochmal einen Einschub, den ich... ich mache vielleicht nochmal so ein paar Bilder. Jetzt kommt eigentlich ein Film, den überspringst du. Ich weiß, deswegen hatten wir den Soundcheck gemacht, aber vielleicht gucken wir... Genau, so. Also, Ich sage jetzt kurz, weil es kommt eine ganze Reihe von so Cover-Artworks, und die auch nicht unbekannt sind, das hat der Lukas ja schon gesagt, dass vielleicht dieses Loggencalling-Ding da auch nochmal kommt von Clash. Ich sage da was zu und dann kommt danach so eine größere These. Und die These hängt an der Frage, wofür brauchen wir überhaupt Kultur? Die Frage ist nicht richtig gut gestellt, aber ich will sie so schon mal ein bisschen präzisieren. Wir sind jetzt Linke. Also wofür braucht eine Linke oder wofür braucht eine gesellschaftliche Kraft, die eigentlich um gesellschaftliche Veränderung bemüht ist, Kultur? Ja? Also in so einem begrifflich größeren Sinne. Man könnte auch sagen, wir brauchen einfach ein paar Aufkleber, wir brauchen ein paar Leute, die als Ordner beim Konzert auftreten, ein paar gute Bands, und dann hat sich das. Also wie ist das so? Also, oder braucht die überhaupt Kultur? Und was bedeutet diese Frage? Also wer braucht denn was, wenn ich jetzt frage, braucht die Linke Kultur? Also wer ist das? Ist das jetzt, wenn man von heute fragt, ist das jetzt Sarah Wagenknecht oder sind wir das hier alle, die am Vortrag teilnehmen und plus noch ein paar Freunde? Also wer ist das? Und was bedeutet diese Frage? Und da will ich drauf hinaus, jetzt über diesen Bogen von ein paar Cover-Artworks. So, sehr schön. Meine erste Platte überhaupt, die ich mir gekauft habe, war ich sehr enttäuscht. Nochmal von den Eingangsbemerkungen, weil ich habe erwartet vom Cover, ich kannte die Band nicht, wie gesagt, 67 geboren, und da muss ich mir die so 82 gekauft haben, 83, weiß ich jetzt nicht mehr genau, eher 82, ist 1980 erschienen, sehr enttäuscht gewesen, weil das Cover verspricht Gewalttätigkeit. Ich fand das Cover so provokativ, dass ich das vor meiner Mutter versteckt habe, weil ich dachte, dass die das ganz schlimm findet. Und das Cover ist eine Anspielung auf nächstes Bild, was vielleicht ja mittlerweile auch so schon alle kennen, auf diese Elvis-Platte aus den 50ern, eine Studioplatte von Elvis, die tatsächlich, also nochmal Stichwort meine Mutter, die tatsächlich ein Skandal war, weil Elvis da schreit auf dem Cover. Also das ist sozusagen nicht der Elvis, den man sehen will, so als Sunny Boy und der so Balladen singt, sondern der ja auch eine gewisse Aggressivität ausstrahlt. Aber so oder so, das ist ja eigentlich nicht das, wofür Clash stehen. Also das finde ich insofern wichtig, weil dieses London Calling Cover ja schon quasi viele Reflexionen voraussetzen, um das entsprechend im kulturellen oder allgemeinen popkulturellen Kontext einordnen zu können. Nächstes Bild, wie gesagt, weiß ich gar nicht, was jetzt kommt. Ah, wir bleiben nämlich bei Clash, erste Platte. Ganz klar viel stärker, eigentlich viel aggressiver, viel provozierender Punk-Kontext. 1977, nochmal ein weiter. Die Rückseite von der Platte, also die ich mir dann auch kaufte, und mein Englisch ist hundsmiserabel, damals erst recht gewesen, und da gibt es einen Song, sieht man da auch, White Riot, ja, Textzeile, I wanna ride riot, ne, weiter reichte mein Englisch nicht, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Hä? Wieso wollen die jetzt einen weißen Aufstand? Was soll denn das jetzt? Sind das Rassisten? Nein, sind es nicht. So, worum geht's da? Nächstes Bild, ich hoffe, dass das jetzt kommt. Genau. So, ich habe es eben schon angedeutet. Nazis, Rassismus. Vielleicht kann man es noch trennen oder muss man es noch trennen für die britische Gesellschaft. Also dass das Thema Neofaschismus zwar Überschneidung hat mit Rassismus, aber Rassismus noch was anderes bedeutet. Zumal in der Musik. Also was wir hier haben, ist eine Reihe von Konzerten, die es gab in Großbritannien von 1977 bis, jetzt habe ich es wieder vergessen, Anfang der 80er, Rock Against Racism. Und die wendeten sich zunächst gegen den Rassismus innerhalb der Musik. Das hieß konkret gegen David Bowie als Rassisten und gegen Eric Clapton. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, Eric Clapton geschenkt heutzutage, aber David Bowie ist auch eigentlich ein guter. Ja? Aber einmal mehr, die kulturellen Selbstverortungen von solchen Leuten waren in den 70er Jahren andere. Also rassistische Sprüche machen, zum Beispiel bestimmte Leute nicht in der Band haben zu wollen, weil sie halt nicht weiß waren, gehörte bei beiden zur Praxis. Eine gewisse Verehrung für Hitler, weil der auch irgendwie Popstar war. Solche Sprüche, die man immer mal wieder findet, aber die wurden da wenigstens mal inkriminiert, mit dem Effekt, eine Rückkopplung zu machen und zu sagen, hey Leute, ihr seid nicht irgendwelche Kunstspinner, die mal so idiotische Statements machen, die man verurteilt, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die ist rassistisch. Und deswegen ist das auch ein doppeltes Problem. Also nicht nur der Rassismus in der Kunst, sondern auch der Rassismus der Gesellschaft. Und wenn sowas noch kulturell sozusagen überschattet wird, dann brauchen wir eine Bewegung dagegen. Und das ist insofern ein wichtiger Aspekt, wenn man das jetzt mal zusammennimmt. Wir sind eigentlich, also haben sehr viele andere Bands auch mitgespielt, aber Clash waren da sehr weit vorne, andere Punkbands noch. Wir sind eigentlich bei einer Musik, die als Parole hat, es gibt keine Zukunft. Also wir müssen uns darauf einlassen, dass wir als Linke davon ausgehen, der Kapitalismus ist nicht reformfähig. Also die Zukunft, die wir haben, ist scheiße. Wir haben aber selber auch im Moment nicht die politische Kraft, irgendetwas an besserer Zukunft zu bieten und nicht mal zu entwerfen. Also solche Bands sind jetzt daran beteiligt, dass man sagt, okay, wir wenden sozusagen die politische Kraft auf die Gegenwart, also wir kämpfen nicht mehr für eine bessere Welt, weil dafür einfach im Moment nicht Kräfte da sind und auch die Bilder nicht da sind, sondern wir versuchen genau da, wo die Scheiße am dringendsten ist, diese Scheiße zu behindern und verhindern, und das heißt, wir machen Antifaschismus. Und wir machen das mit kulturellen Mitteln, und dafür lag es eben nahe, Punk zu nehmen, der von vornherein sich ja auch musikalisch anbot, quasi als, wenn man so will, so Hans Eisler-mäßig, als eine Form von Kampfmusik. Ja, also das muss man auch sagen. Beim Punk reden wir nicht über eine Musik, wo man sagt, Schatzilein, egal jetzt welches Geschlecht, wir legen uns mal kurz hin und dann träumen wir mal, so bei so einer Dead Kennedys oder Crass-Platte, träumen wir mal kurz ab, wie die Welt schön sein könnte. Also es kann mir niemand erzählen, dass das gelingt. Ja? Also vielleicht, wenn man ganz viel gekifft hat und vorher noch so ein paar andere Sachen gehört hat. Aber das ist ja eigentlich, das ist auch nicht die Idee. Es ist ja auch nicht die Idee, dass irgendwie Slime eine Platte macht, und die heißt, wir haben jetzt mal, keine Ahnung, die Zeugen Jehovas vertont oder so, und so könnte es aussehen, ohne Gott oder wie auch immer. Ne? So, nächstes Bild. Genau, da haben wir noch so ein bisschen, da sieht man auch noch, das ist 1978, da sieht man auch noch, dass tatsächlich der Punk da eine untergeordnete Rolle zunächst noch spielt, weil keine Punkbands, X-Ray Specs vielleicht so ein bisschen, aber so offensiv angekündigt werden. Man hat es beim anderen Bild auch schon gesehen, es sind viele Leute da. Also wir reden jetzt nicht über so eine kleine Jugendzentrumsbewegung, sondern es ist in Großbritannien, sind diese Rock Against Racism Konzerte, auch übrigens sieht man da auch schon ganz klar die Ansage, es gibt eine Anti-Nazi-League und Against the Nazis, sind die sehr groß gewesen. Vielleicht nochmal die nächsten Bilder, die jetzt kommen, dann kann man diesen Punkt abschließen. Es gab eine ähnliche Bewegung, ein bisschen anders gewichtet. In Frankfurt gab es Konzertreihen Rock gegen Rechts. Meine Augen sind zu schlecht, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch lesen kann, aber Punkbands tauchen da erstmal nicht auf. Also es sind so Bluesrock und so weiter. Es gibt natürlich auch eine Bluesrock-Entwicklung, gerade in Deutschland, die dann irgendwann zum Punk gegangen ist, also einen sehr bluesigen Punk gespielt hat. Nächstes Bild vielleicht nochmal, ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch was kommt. Nee, ist wieder ein schwarzes Bild. Okay. Ich war auf einer Frage, wofür brauchen wir Kultur? Und jetzt ist auch was sehr Wichtiges, um den Punk kulturell einschätzen zu können. Ich weiß nicht, ob ich zu weit greife, aber wenn man das mal nimmt zu den Vortragsthemen, die bisher eine Reihe waren, also wo es ging um eben neue Musik und meinetwegen auch Arnold Schönberg und so weiter. Also Schönberg ist alles andere als ein Kommunist gewesen. Man kann ihn vielleicht so mit Ach und Krach ästhetisch als einen Linken umdrehen, aber der ist als Mensch hatte der mit sowas sehr wenig zu tun. Gleichzeitig in seinem Umfeld ist ja auch bekannt, gab es viele Leute, die Linke waren. Hans Eisler habe ich genannt, Adorno und so weiter. So, worauf will ich hinaus? Also wofür braucht die Linke Kultur? Und was kann sie da überhaupt brauchen? Wenn ich das jetzt mal so kurz durchrattern will, will ich hinauskommen auf ein Problem, was sich in den 70er Jahren stellt. Nämlich, wenn wir sagen, die Linke ist etwas, was anfängt als politische Bewegung im 19. Jahrhundert, dann ist es vom Ursprung als Arbeiterbewegung schon etwas, wo man so kulturwissenschaftlich sagen kann, die haben auch eine Kultur, also Arbeiter organisieren sich irgendwie, die gehen in Kneipen, die machen irgendwas, gerade in England gibt es eine große proletarische Kultur, aber in dem Sinne, dass die sich sozusagen andocken an das, was die bürgerliche Gesellschaft als Kultur hat, also als dieser Container für zum Beispiel diese ästhetischen Erfahrungen, als das, was sich jetzt konstituiert über einen großen Bereich von Konzertveranstaltungen, Literatursalons, Museen, die entstehen und so weiter, ist es nicht so, dass man sagt, im 19. Jahrhundert, wir brauchen jetzt auch irgendwie diese Kultur. Es ist schon für einige wichtig, dass man da andockt, dass man sagt, okay, wir spinnen sozusagen diese humanistische Idee des Bürgertums fort. Was Marx mit Hegel macht, das machen wir in der Musik zum Beispiel mit Beethoven, ganz klar. Ne? Also die Berühmtheit der 9. Sinfonie von Beethoven, Freude schöner Götterfunkel, die kommt über die Kommunisten. Ja? Die wird im nächsten Schritt wird sie von den Nazis adaptiert, aber dass das quasi so bekannt geworden ist, ist etwas, was durch die kommunistische Bewegung, speziell Hanns Eisler, einen großen Einfluss gehabt, sich der popularisiert hat. So, es gibt zum Beispiel auch keine Kulturtheorie. Ja? In dieser frühen Zeit, auch bei Marx, wenn man jetzt sagt, ja, Kultur ist doch Überbau. Stimmt nicht. Marx redet vom Überbau, aber das Wort Kultur taucht dann nirgendwo auf. Wenn Marx von Kultur redet, redet er über so historisch von, was weiß ich, die ägyptische Kultur oder Ackerbaukultur. Aber es geht nicht um Kultur im Sinne von, wir müssen jetzt Goethe, Schiller verhandeln oder sowas. Das passiert erst sehr langsam in den 1920er Jahren, nämlich mit einer Verschärfung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung durch die Entwicklung des Kapitalismus zum Konsumkapitalismus. Also sozusagen erst, wo kulturelle Produkte verfügbarer sind und auch das kulturelle Leben als kulturelles Leben reflektiert wird. Also wo mehr reflektiert wird, wenn ich jetzt ins Kino gehe, gehe ich nicht einfach ins Kino, sondern dann mache ich irgendwas, was die Bürger Kultur nennen. Ja, die gehen zwar nicht ins Kino zu viel oder die gehen gleichzeitig auch noch ins Theater oder so. Ja, also das zum Beispiel auch die ganzen Debatten ums Theater, die es in den 20er Jahren gibt, von bis Brecht und Piscator und so weiter, die Sachen, die dann auf die Bühne kommen von Mahagoni, ja, dass sowas auch schon als Kultur bezeichnet wird, war neu für die Zeit. Das ist aber alles noch eine relativ, wie soll man sagen, diffuse Debatte, so wie ich es wahrnehme. Und die verschärft sich erst, auch das ist ein Problem, was in den 20er Jahren erstmals in der Weltgeschichte da ist, also faktisch seit 1919, seit Mussolini, es gibt Faschismus. Es ist welthistorisch neu. Also dass es eine politische Bewegung von Menschen gibt, die sagen, unser Ziel ist, andere Menschen umzubringen. Also unser Ziel, unsere Parole ist Inhumanität, Feindseligkeit. Das ist unser politisches Konzept. Also es steht natürlich nicht so in den ganzen Pamphleten und Texten, aber diese Idee, dass sich das auch politisch durchsetzt, also dass man jetzt eine Kraft hat, wo man nicht mehr sagt, wir kämpfen einfach nur gegen die Reaktionäre und meinetwegen auch Rassisten der Bürger und kämpfen für die Emanzipation der Frau und Sklavenbefreiung und sowieso, egal welche Hautfarbe, Proletarier hatte kein Vaterland. So, auf einmal neu, es gibt Nazis. Also auch unter dem Vorzeichen, das sind Leute wie du und ich, das ist doch mein Kollege. Wir sitzen da jetzt bei der NSDAP. Das war neu. Und damit stellte sich die Frage nach der Kultur anders. Nämlich auch unter dem Vorzeichen, dass Kultur ein Feld der antifaschistischen Auseinandersetzung ist. Dass sich sowas wie faschistische Ideen nicht einfach verbreiten, weil jemand sagt, ich habe übrigens was gegen Juden, sondern dass dieser Antisemitismus konkret ist. Dass man sagt, diese Musik ist von Juden. Deswegen höre ich die nicht. Das ist eine völlig andere Form, mit sozusagen Kunst umzugehen. Ja? Wenn ich da sage, ich finde es einfach scheiße oder so, ist was anderes. Ja? Oder wenn ich meinetwegen auch sage, oh, die Musik, der kann, so wie der schon aussieht, gut, dann beleidige ich den persönlich. Aber wenn ich jetzt speziell sage, solche Leute, ja, keine Ahnung, Stichwort Negermusik, also das ist eine völlig andere Kategorisierung. Die gab es vorher auch schon, gibt es auch 1900. Berlioz hat ähnliche Schmähwörter auch schon gebracht für Musik, andere Komponisten und so weiter. Aber dass sowas quasi eingeht in so einen Bestand von Erfahrung, das war neu. Und deswegen verwundert das nicht, oder ich finde es einen sehr interessanten Punkt, vielleicht übertreibe ich das oder stelle es verzerrter, dass wir dann in den 30er Jahren das erste Mal diese Organisation haben von einer von international interessierten Leuten, im Hintergrund die Spanische Revolution, die eben explizit auftreten, das sind dann Trotzki, Riviera und Breton, die explizit auftreten, wir Kampfbund zur Verteidigung der Kultur. Ja? Also dass auf einmal auch klar war, das war ja, also wir hatten ja diese Expressionismusdebatte, da war es ja die Frage Avantgarde oder Volksfront. Also wenn wir als Sozialisten gegen den Faschismus kämpfen, kämpfen wir dann auch die bürgerliche Kultur zu retten? Oder ist uns die bürgerliche Kultur egal? Oder ist die bürgerliche Kultur sogar schuld am Faschismus? Das ist ja das Problem. Ja? Also was macht man, wenn man gegen den Faschismus kämpft? Will man einfach nur, dass die Nazis weg sind? Oder will man auch irgendwie ein Leben retten? Also nicht jetzt im Sinne von vital, biologisch, sondern das retten, was Menschheit bisher in diesen kleinen Segmenten wenigstens positiv hervorgebracht hat. Und ich meine, es gibt eine Gegenbewegung. Die ist nicht schlimm, die ist nicht wirklich eine Gegenbewegung, sondern die ist einfach eine nach einem ganz anderen Prinzip. Und das ist eben das, was zeitgleich in den USA sich entwickelt als Kulturindustrie. Ja? Also dass so die ganzen Leute, die beteiligt waren an dieser Verteidigung der Kultur, immer noch quasi auf so einem alten Standpunkt stehen konnten. Und viele Literaten dabei, Hemingway und so weiter. Ja? Ich habe eben auch Breton genannt und Riviera war jetzt ein Maler. Ja? Aber die sozusagen noch mit so einem Impact von so bürgerlicher Kulturhumanismus mit so einem Impact kommen konnten. Und gleichzeitig, und das setzt sich ja fort, ne? Also zum Beispiel, was weiß ich, in den USA, Woody Guthrie, This Machine Kills Fascists, ja? Also als Folk-Sänger und so weiter. Aber gleichzeitig mit der Kulturindustrie was anderes kommt, nämlich einfach zu sagen, Leute, wir machen Unterhaltung. Die gilt es auch zu verteidigen, da kann man auch mal sagen, wir sind übrigens auch gegen Nazis und da gibt es auch ganz vielfältige Musik und Rassismus gehört denen nicht dazu. Aber es ist ein völlig anderes Prinzip. Und dieses andere Prinzip setzt sich ja erstmal durch als sozusagen das kulturelle Format, was dann über zweieinhalb Jahrzehnte die Wohlstandsgesellschaft, die Nachkriegsgesellschaften im Westen begleitet. Ne, mit all dem, was da auch an Rassismus drin steckt und so weiter. Und in gewisser Weise, das ist jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ist jetzt Ende der 70er Jahre für den Punk folgende Problematik da, oder in der Zeit, wo der Punk entsteht, folgende Problematik da, dass mittlerweile keine namhaften linken Akteure, also damit meine ich jetzt einfach berühmte Persönlichkeiten, mehr in den Positionen waren, wo die sagen konnten, wir verteidigen in diesem Milieu der 70er Jahre als Sozialisten, als Kommunisten, als Libertäre die Kultur. Also das ganz vereinzelt, aber nicht mehr zum Beispiel in der Massenhaftigkeit, wie es das in den 40er und frühen 50er Jahren noch gegeben hat. Wenn wir über Musik reden, Leute wie Leonard Bernstein, Kommunist, Samuel Barber, also diese ganzen amerikanischen Komponisten, die dahinter stecken, ja, haben sich alle als Sozialisten verstanden. Ja. Ob die jetzt welche waren oder nicht, ist glaube ich, zweitrangig, aber das zum Beispiel auch diese McCarthy-Ära in Hollywood, ja, Charlie Chaplin hat sich als Kommunist verstanden. Ja, also das, keine Ahnung, Brasilia wird gebaut von Oscar Niemeyer, ich glaube, ganz schrecklicher Typ, hat sich aber immer als Sozialist verstanden. Ja, dass diese Position wegbrechen, also dass man quasi innerhalb der Öffentlichkeit Leute hat, die sagen, wir treten hier übrigens auf als nicht einfach nur als Theoretiker wie heute, dass man sagt, die haben doch Zizek und Badiou oder keine Ahnung wen, sondern dass so Leute auftreten, die eigentlich in so anderen kulturellen Feldern unterwegs sind und sagen, ganz dezidiert, ich bin für eine kommunistische Gesellschaft. Also das, glaube ich, fällt zusammen mit diesem Wegbruch auch der Utopie. Es gibt natürlich noch so Restakteure aus den 68ern in Deutschland, in der Bundesrepublik sind das Rudi Dutschke und Cohn-Bendit und so, die sich dann im Fernsehen streiten dürfen. Gleichzeitig gibt es aber eben auch kein kulturelles Ideal. Also das heißt, diese Lebensentwürfe, die sich in den 70er Jahren durchsetzen, sind gleichzeitig welche, die sich durchsetzen als Normalität. Also das heißt, diese Parole, there is no alternative, ist auch eine Parole, die meint, es gibt zu dieser als Normalität durchgesetzten Lebensentwürfen keine Alternative. Also man kann gerne mal in einer WG wohnen und andere Sachen ausprobieren, aber wenn man jung ist. Das sind aber nicht praktikable Dinge, die man einrichten kann. Ja? Also als Lebensentwurf. Das heißt, was zum Beispiel Peter Brückner beobachtet Anfang der 80er Jahre im Rückblick auf die 70er, ist eine, das nennt er Nivellement. Also eine Angleichung der Lebensverhältnisse. Und Angleichung der Lebensverhältnisse heißt, weil wir ganz am Anfang das Wort Subkultur hatten, wenn ich dagegen kulturell oder als kulturelle Praxis einen anderen Lebensentwurf setze, dann geht das eben nur, also nicht als hermetische andere Kultur, ne? So in 20er Jahren konnte man das machen, war vielleicht nicht sonderlich attraktiv, konnte man aber sagen, wir haben eine Arbeiterkultur. In Großbritannien konnte man das auch relativ lang machen als Arbeiterkultur. Aber nicht in der Form, dass es massenhaft transportierbar ist. Nämlich eine Angleichung der Lebensverhältnisse, die, wenn man dagegen rebelliert oder etwas anderes vorschlagen will, es nur möglich macht, das am Rand zu tun. Also nur in einer sozusagen äußersten Provokation. Und eben nicht mit einem Gesamtentwurf, also nicht mit diesem Paket, wir haben jetzt eine Platte gemacht, auf der ist sowohl ein Zukunftsentwurf drauf, wie auch ein Antifa-Stück oder sowas. Genau, vielleicht können wir diese Bilder da kurz mal durchgehen. Sex Pistols, was haben wir da? Also wir können einfach die Bilder jetzt mal kurz durchgehen. Das sind Jamie Wright ist derjenige, der die Cover gemacht hat. Insgesamt, auch damit hebt sich ja Punk-Ästhetik grundsätzlich ab. Man hat es beim ersten Clash-Cover auch gesehen. Montage und Collage stehen im Vordergrund. Es wird viel mit, ja, Schwarz-Weiß stimmt jetzt nicht, wenn man die Bilder sieht, aber zumindest mit so Einfarbigkeit gearbeitet, mit wenig Farben gearbeitet. Eine Collage-Technik, die sich jetzt auch nicht sonderlich viel Mühe gibt. Die Anspielungen sind relativ schnell da. Vielleicht nochmal weiter, was... Ich glaube, viel mehr Bilder kommen da auch nicht. Also sozusagen, wir reden ja bei Covern über Design. Das sind sozusagen Provokationen, die in diesem Binnenbereich stattfinden. Ja, es ist nicht so, dass jetzt über auch die Mode, man kann ja weitergehen vom Design überhaupt zur Mode, zur Punkmode, dass die ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Gegenentwurf ist, sondern die ist partiell immer was. Also wir machen Cover, die eindeutig sich abgrenzen von der Coverartgestaltung der anderen Musik. Wir haben eine Mode, wir haben eine Kleidung, die sich eindeutig erstmal abgrenzt von der anderen Mode. Ja, relativ banal, aber sehr entscheidend dafür, dass ich prinzipiell aus der Mode des Punk nicht ablesen kann, was der Gesellschaftsentwurf ist. Also außer, dass ich eben so ein einfaches Prinzip übertrage wie, okay, irgendwie ist Desaster angesagt, irgendwie ist Chaos angesagt, irgendwie ist Chaos angesagt. Und das, meine ich, ist sehr entscheidend für das, was dann den Punk entstehen lässt in den 1970er Jahren. So, wie das immer bei mir so ist, jetzt sind schon anderthalb Stunden rum. Eigentlich wollte ich noch über die 80er Jahre, die ja dann viel entscheidend sind für diese Phänomene, etwas erzählen. Und Ja, habe von der Musik, die ich spielen wollte, kein einziges Stück gespielt. Aber vielleicht höre ich jetzt mal auf zu reden und sage nur noch etwas zu dem Video, was ich eigentlich als erstes spielen wollte, womit wir vorhin den Soundcheck gemacht haben. Soll ich das spielen? Und ich sage noch mal kurz was dazu. Ich wollte nämlich eigentlich anfangen, also das heißt, um es ganz blöd zu sagen, das, was ich bisher gesagt habe, sind eigentlich die Vorbemerkungen gewesen für das, was ich ursprünglich vorhatte, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich wollte eigentlich anfangen mit einem Konzertausschnitt, den man bei YouTube findet, von einem Konzert 1983 in Hamburg, auf dem ich auch war, als braver, kleinbürgerlicher Junge aus dem Hamburger Stadtrandgebiet, habe ich eine Eintrittskarte gekauft gehabt. Das Konzert wurde dann aber gestürmt und die Leute, die das Konzert gestürmt haben, sind später noch auf die Bühne. Und ich habe das deshalb ausgesucht, weil erkennbar haben wir es hier zu tun mit Punks. Erkennbar haben wir es auch zu tun mit einer Atmosphäre, die sehr typisch war für Punkkonzerte. Leute sind zu Tonsteine Scherben gegangen, weil das als Punkband rezipiert wurde. 83 haben die Scherben auch die Platte Scherben gemacht, die eindeutig keine Punkplatte ist. Und sowieso seit Keine Macht für Niemand und der ersten Platte Macht kaputt, was euch kaputt macht, kann man auch sagen, dass die haben kein Punkkonzept in ihrer Musikentwicklung. Aber die wurden als Punkband rezipiert. Und das finde ich interessant, sozusagen für alles, was ich jetzt nicht gesagt habe, zur binnenästhetischen Frage, was den Punk eigentlich als Punk qualifiziert, wenn gleichzeitig genügend Bands da sind, die als explizite Punkbands kein Punk gemacht haben, aber auch Bands, die nicht Punkbands waren, als Punk rezipiert wurden. Gleichwohl auch dieses dieser Konzertausschnitt alleine schon sehr signifikant ist für das, was ja in sehr einfacher Weise ich skizziert habe. Wir haben es eben mit einer grundsätzlich mit Musik zu tun, die nicht abstrakt ist, sondern sehr konkret ist, von den Bildern lebt und auch von einer Aktion lebt, die so vielleicht auch nicht reproduzierbar ist, egal was man danach so als Punk klassifiziert oder nicht. So, jetzt habe ich genug geredet und wir... Jetzt kommt das Intro oder das Scherbenkonzert? Nein, jetzt kommt das Tonsteine Scherbenkonzert von 1983. Es gibt nichts Besseres als hier ist Essen. Nein! Lass uns doch mal spielen!